Warum kann man das Geld nicht einfach abschaffen? Warum ist dann noch niemand auf die Idee gekommen, dass Geld völlig überflüssig ist? Es unterscheidet zwischen arm und reich. Aber wozu ist es sonst noch gut? Versuchen wir uns einmal vorzustellen, was passierte, wenn wir das Geld abschafften. Wenn es kein Geld mehr gäbe, gäbe es dann keine Ungleichheit und keine Ungerechtigkeit mehr? Und alle wären zufrieden und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage? Für die Jäger und Sammler vor 10.000 Jahren war nichts anderes als eine Gesellschaft ohne Geld denkbar. Allerdings lagen damals keine fertig geschliffenen Feuersteine in den Supermarktregalen und auch keine vorgegrillten Mammutkeulen in den Tiefkühltruhen. Man konnte sich weder Haushaltsgegenstände noch Fertigkost kaufen. Man musste sich mühsam erarbeiten, was man zum Leben brauchte. Man jagte wild oder klaubte sich die Fleischreste zusammen, die die Raubtiere hinterließen, und sammelte außerdem noch Beeren oder Wurzeln. Wenn jemand zu schwach oder ungeschickt für diese Nahrungsbeschaffung war, starb er eben und die Kinder gleich mit. Das entspricht auch nicht gerade unserer Vorstellung von Gerechtigkeit und menschlicher Gesellschaft, dass die Schwachen einfach auf der Strecke bleiben. Wenn mehrere Menschen zusammenleben oder als Horde durch die Gegend ziehen, erweisen sich mit der Zeit unterschiedliche Fähigkeiten als nützlich. Der eine ist stark, die andere schnell, der dritte hat gute Augen. Man kann sich also entsprechende Aufgaben aussuchen, sich auf bestimmte Arbeiten spezialisieren. Der eine baut Waffen, der andere jagt und der dritte bewacht das Lager. Zigtausend Jahre später hätten die drei für ihre Arbeit Geld bekommen. Damals aber konnten sie damit gar nichts anfangen. Mit Geld als Lohn für Arbeit wären sie angeschmiert gewesen und in ihrem Alltag keinen Zentimeter weitergekommen. Doch wenn jemand eine Pfeilspitze zu viel hatte und ein anderer ein Fell übrig, dann konnte man tauschen. Man tauschte höchstens mal ein Ding gegen das andere, dazu brauchte niemand Geld. Erst als die Menschen sesshaft wurden, Ackerbau und Viehzucht betrieben, Vorräte anlegten und nicht mehr vom Jagdglück und dem Sammeln von Früchten abhängig waren, begann etwas völlig Neues. Es bildeten sich Spezialisten heraus. Der eine baute Korn an, der andere transportierte es, der dritte verkaufte es und der vierte passte auf, dass niemand übers Ohr gehauen oder beklaut wurde. So hatte jeder nun ganztägig eine Aufgabe zu erfüllen, von der er aber auch satt werden musste. Was die Sache noch komplizierter machte. Es waren ja nicht nur verschiedene Dinge wie etwa Getreide und Äpfel, sondern auch Dinge, die gegen Dienste getauscht werden sollten. Man brauchte einen Maßstab für diese unterschiedlichen Güter. Etwas, dessen große Spezialität es ist, schwer Vergleichbares zu vergleichen. Das Geld nämlich. Bevor die ersten Münzen geprägt wurden, hatte man schon vielerlei Zahlungsmittel durchprobiert. Steine, Salz, Felle, Muscheln oder Edelmetalle wie Gold und Silber. Das Material musste selten sein. Es durfte nicht schnell verderben und nicht zu unhandlich sein. Sehr viel später konnten sogar Zigaretten zeitweise diese Rolle übernehmen. Man muss sich nur mal vorstellen, jemand versuchte an der Kasse im Supermarkt mit Zigaretten zu zahlen. Die Kassiererin würde denken, der hat einen Vogel. Und der Nächste bezahlte ebenfalls nicht mit den handlichen Euromünzen und Scheinen, die in dieser kleinen Tasche namens Geldbeutel stecken, sondern kippte einen Sack Muscheln vor der Kassiererin aus. Ein anderer Kunde schleppte einen Beutel Salz, wieder einer riesige runde Steine an. Die Kassiererin hätte ihre liebe Not, mit so vielen verschiedenen Zahlungsmitteln klarzukommen. Geldscheine oder Münzen sind also sehr praktisch. Man muss sie nicht wiegen, man muss sie nur zählen. Auf die Idee, das Geld zählbar oder zählsicher zu machen, musste jedoch erst mal einer kommen. Die Menschen hatten sich schon einige tausend Jahre anders durchgewurstelt und immer wieder kräftig bei den Gewichten und den Anteilen der edlen Bestandteile ihrer Zahlungsmittel geschummelt. Und auch als die Ersten, die Lydier in Vorderasien, vor knapp 2700 Jahren auf die Idee kamen, Münzen herzustellen, konnte niemand sicher sein, dass nicht der Vorbesitzer schon ein wenig vom Gold oder Silber abgeschabt hatte. Es sei denn, man wog die Münze, die übrigens wie eine knubbelige Bohne aussah. Später begann man, die Münzen zu prägen, ihnen einen Stempel aufzudrücken. Der wurde noch später durch den Kopf des Herrschers ersetzt, in dessen Hoheitsgebiet die Münze als Währung galt. Mit der Erfindung des Geldes, erst recht des Papiergeldes, wurde das Reichsein einfacher. Aber lassen sich Armut und Reichtum abschaffen, indem man das Geld abschafft? Ohne Geld würde die Gesellschaft ganz anders aussehen. Die Arbeitsteilung würde nicht funktionieren. Jeder müsste wieder zu einer Art Selbstversorger werden und niemand hätte Zeit, Maschinen zu bauen, die fliegen oder Äcker umgraben oder Nudeln herstellen können. Noch entscheidender aber wäre, wenn die gesamte Erde nur noch aus vielen kleinen Selbstversorgereinheiten bestünde, dann könnte sie gar keine 6 Milliarden Menschen ernähren. Die Nahrungsmittelproduktion wäre viel aufwendiger und unwirtschaftlicher als in einer Gesellschaft voller Spezialisten. Das Geld sollte man also möglichst nicht abschaffen.